Abschnitt 26 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der sterbende Schwan, Teil 2. Nathans war sie sicher, auf seinen Freund, den Hohenpriester Zadok, konnte man auch rechnen. Aber demzufolge stand der andere, Abiathar, auf der feindlichen Seite und Joab, der Kanzler, Josaphat, die niederen Heerführer und Beamten, lauter Gegner. Sie war ein später Eindringling bei Hofe, die Tiefe ihrer Herkunft und die Höhe des Weges über die Dächer waren unvergessen und unverziehen. Vor allem aber, sie war die Lieblingsfrau, Gründe genug zur allgemeinen Feindschaft. Es war erschrecklich. Niemand wollte ihr wohl, eine schwache Frau allein. Und 15 Stiefsöhne. Und deren Mütter. Ihr kleiner Junge gedieh indessen, wuchs heran und blickte kraft- und selbstbewusst. Aber seit der Geburt dieses Knaben Frieden war, David merkte es nur allzu gut, der Frieden aus seinem Hause völlig verschwunden. Er wusste, was Bathseba bewegte, was sie erreichen wollte, und wehrte ab. Denn die von ihr begehrte Änderung der Thronfolge zugunsten von Salomo musste die heftigsten Erschütterungen im Haus und Land zur Folge haben. Aber sein Widerstand war schwächlich. Die Energie dieses rassigen Ehrgeizes war ein Naturereignis, undämmbar, überwältigend und ohne Gesetze. Und er alterte, liebte die Ruhe und war der Sklave seiner Sinne und des berückenden Leibes der Bathseba. Es starben einige seiner Söhne, darunter der zweitgeborene Chileab, der Sohn der Abigail, deren Schicksal wie eine milde Vorflut zum Springsturm Bathseba verlaufen war. Der Tod kam plötzlich, unaufgeklärt. David ahnte finstere Kräfte, die die Wege zusammenbogen zwischen Salomo und seines Vaters Thron, aber er schwieg, forschte nicht, knurrte, wenn man ihm Vorstellungen machte. Man sollte ihn zufrieden lassen. Er war ein alter Mann, alles war geschehen, was man von ihm erwarten konnte. Man wollte die Philister, Moabiter, Zoabiter, Syrer, Ammoniter, Amalekiter, Edomiter besiegen. Seine Generäle hatten die Philister, Moabiter, Zoabiter, Syrer, Ammoniter, Amalekiter, Edomiter geschlagen, ausgerottet oder zu Vasallenvölkern gemacht. Noch mehr Kriege, noch mehr Beute oder noch mehr Gottesdienst? Zum versprochenen Tempelbau war es nicht gekommen, er war zu teuer und eben zu viel Kriegsunruhen. Aber sonst hatten sich die Priester wahrlich nicht zu beklagen. Also, was wollte man von ihm? Er war ein alter Mann, fortwährende Ärger und Weibergeschichten. Bathseba ließ nicht nach, und wenn er widerstrebte und zum tausendsten Male beteuerte, dass er ihr nicht willfahren könne, tobte sie, sprang übel mit ihm um, dass er sich am liebsten in ein Schneckenhaus verkrochen hätte und kläglich sein graues Haupt vor ihrem sprühenden Zorn und ihrer Ungnade schützen musste. Adulam, stöhnte er in sich hinein, Maon, Zif und Engedi. Denn er gedachte der schönen Zeiten, da er noch nicht das elende Leben eines Königs führte, sondern ein freier Räuberhauptmann war, ein Herrscher über Weiber und Wüste, was ihm ungefähr dasselbe schien. Oder er beneidete den Schatten Sauls. Wie war der einst mit seinen Frauen verfahren, selbst mit Michal, deren ätzenden Spott und laugende Befriedigung über seine Not er durch die Haremswände zu verspüren meinte? Aber dann verfiel Bathseba plötzlich in schreckliches Weinen. Er musste sie trösten, war ganz hilflos. »Liebste Bathseba, goldigste Bathseba, Bathsebachen, es soll alles geschehen, wie du willst. Hör doch bloß auf, was sollen denn die Eunuchen denken? Ich will ja alles tun, ich verspreche dir.« Bei »Ich verspreche dir« versiegten die Tränen. Das war die Zauberformel. Aber da stockte er. Nein, es ging doch nicht, er vollendete den Satz nicht. Seine Eltern Söhne tauchten drohend vor seinem gequälten Geist auf, von allen anderen zu schweigen, die drei A's, Amnon, Absalom, Adonia, thronberechtigt vor Salomo, ihm, er gestand es sich ganz geheim, viel lieber als der naseweise eingebildete Fratz, den Bathseba vergötterte und verzog. Nein, es ging nicht. Er erhob sich, ein Stück der alten Kraft war in ihm lebendig. Bathseba erblasste und neigte sich stumm. Es war wieder einmal misslungen. Man musste es verschieben, warten, sich erneut mit Nathan und Zadok insgeheim beraten. Schwer, sehr schwer für ihre Ungeduld. David wurde älter und hinfälliger und teilnahmloser. Trotz ihrer Zärtlichkeiten, trotz Nathans salbungsvollen Reden, trotz aller jungen Lebensglut der Abisag von Sunem, man musste es anders anstellen. Der Zwist wurde alltäglicher Gast im Harem, schlüpfte von Kammer zu Kammer, jedermann war Feind von jedermann, Gruppen, Klüngel, Parteien bildeten sich, formten sich um, zerstoben. Es war ein fortwährendes Geleiten und Suchen, Finden und Verlieren, Wirbel, die durcheinander liefen, David und die Krone der Mittelpunkt von jeder Hoffnung und jeder Bewegung. Da galt es zu schüren, zu reizen, zu verdächtigen, zu verhetzen. Sie ließ es sich wirklich sauer werden, die kleine Frau mit ihrem lässig lockenden Leib, dem das Mark aussaugenden, sündigen Mund und der tödlichen Zunge der Delilah. Allmählich wurde sie eine Meisterin der Hofkabalen und Ränke. Alkovengeheimnisse und Schlafstubenhistörchen mischte sie zu Elixieren von unheimlicher Kraft. Es war bewundernswert. Man muss bedenken, dass sie das Beste aus sich allein lernen musste. Nathan zählte auf diesem Gebiete nicht, er war nur ein Mann. Ein paar verschlagene Dienerinnen waren da und halfen etwas, aber waren sie treu? Wie viel kostete ihr Verrat? Eine Tradition aber gab es für sie nicht. Saul hatte schmählicherweise verabsäumt, sich um diese wichtigen Dinge zu kümmern. Erst mit David begann ein eigentliches Hofleben. Andere Königinnen haben es besser. In jedem wohlgeordneten Schloss gibt es Vorbilder, Überlieferung, lehrreiche Anekdoten. Die Eifersüchteleien, Missgunst, Familienehrgeiz, Klatsch, Neid, Gemeinheit sind in ein System gebracht. Das hübsche Spiel der giftigen Reden, der giftigen Fäden, die man zu Fesseln, Stricken, Würgebändern, Fallnetzen webt und knüpft, ist den geschickten, süßen Frauenhänden von Kindheit an vertraut. Man kennt sich aus in allen Schlupfwinkeln und Verstecken, im Etikettestreit und in dem Raschel Kriege seidensanfter Unterröcke. Aber Dame Bathseba war eine self-made woman. Und dieser David ein Trottel. Etwas gelang gut, sogar ohne ihr Zutun. Den ältesten Sohn Davids, Amnon, hochfahrend und im überheblichen Gefühl seiner Kronprinzenwürde, ein Mann, den Weiberfleisch als Alltagsgericht schon übersättigt hatte, gelüstete es nach besonderer Kost für seine erschlaffenden Sinne. Tamar lockte ihn, eine Prinzessin, seine Halbschwester dazu, und er nahm sie mit Gewalt. Das war eine kleine, anregende Abwechslung. Das Haus Davids hätte sich damit abgefunden, man hatte sich gegenseitig manches nachzusehen. Edelmenschen könne nicht mit der Philisterrichtschnur des Gesetzes gemessen werden. Und warum sollte Jugend Tugend haben, da doch des Alters Weisheit vielfach Laster heißt? Für den Mann gilt, erlaubt es das, was gefällt. Die einzige Sünde, die es gibt, ist, dass ein anderer etwas erfährt. Unmoral ist Wissen Dritter. Die Gebrechen eines Fürstengeschlechtes vollends bestehen nur in den gesunden Ohren und Augen seiner Untertanen. Die Leuchtkraft der Krone verträgt die Sonne nicht. Ein Palast duldet kein Publikum, er ist keine Vogelwiese und kein Familienbad. Man muss den Pöbel fernhalten und seine Neugier absperren, das ist Regierungsweisheit von Alters. Und manches Volk weilt nur deshalb im Zuchthaus, weil sein Herrscher im Unzuchthaus. Amnon hätte den Mantel seiner allzu nächsten Liebe nicht abziehen sollen von der Nacktheit seiner unbrüderlich entkleideten Schwester. Durch einen seiner Diener ließ er sie vor die Tür setzen. Nicht so der Kavalier. Solches muss dieser eigenhändig besorgen oder, noch stilvoller, man ist für die Dame nicht mehr zu sprechen. Das wäre erlaubte Notwehr gewesen, denn hässlich schrillt die holde Flötenstimme einer Frau, wenn sie auf dem letzten Loch der Liebe pfeift. Amnon war gewiss zu bedauern. Erst hatte er sich krank stellen müssen, um Tamar zu erlisten, dann musste er Kuchen kosten, den sie gebacken, danach reichlich ihre andern Süßigkeiten, dazwischen die Salzigkeit ihrer Tränen. Niemand kann das auf die Dauer aushalten. Es war also durchaus verzeihlich, wenn er ein Ende machte. Man kann schließlich nicht immer nur mit seiner Schwester schlafen. Insoweit gab die goldene Jugend von Jerusalem ihm recht. Aber die Zuziehung des Dieners widersprach den Sitten der guten Gesellschaft, das heißt also den Unsitten der schlechten. Tamar war doch kein kleines Mädel aus dem Volke, sondern Klasse, eine Dame. Wohl durfte er sie bloßlegen, bloßstellen aber nicht. Bathseba war restlos glücklich. Das musste ein prächtiges Durcheinander geben. Dass David sich nicht einmischte, dafür sorgte sie schon. Er wurde zwar zornig, aber sie war um seine Gesundheit sehr bedacht. Aufregung wirkt ungünstig auf die Verdauung. Aber nun geschah das Unerwartete, nämlich gar nichts. Weder vergiftete die hasenherzige Tamar ihren Notzüchter, noch züchtete ihre Not den Hass ihres Vollbruders Absalom. Sie geisterte nur herum. Manche meinten sie nächtens in den Höfen und sogar außerhalb der Burg bemerkt zu haben, was zweifellos nicht ziemlich war. Im Grund genommen war das Unglück nicht unabänderlich. Wenn Amnon sie auch geschändet hatte, so konnte sie doch ohne weiteres einem getreuen Hofbeamten aus besonderer Gunst vermählt werden. Prinzessinnen hat die Natur anders zusammengesetzt und gebildet als das gewöhnliche Weibervolk. Ihre Jungfernschaft erhält sich bekanntlich unter allen Umständen bis zur gesetzmäßigen Brautnacht. Ein Kutscher oder Bereiter kann eine Prinzessin gelegentlich zur Mutter machen, nie aber zur Frau. Doch dies nur nebenbei. Dass Absalom die Demütigung seiner Schwester schweigend hinnahm, machte Bathseba starr und entrüstete ihr tief moralisches Empfinden bedeutend. Ihr Bürgerstolz erwachte. Da sah man die ganze Verderbtheit dieses blaublütigen Gesindels. Die Mutter von Absalom und Tamar war selbst eine Königstochter, außer Michal unter Davids Frauen die einzige. Ihr Vater war Fürst zu Geschur. Und nun ging Absalom neben Amnon einher, als wäre nichts vorgefallen, lächelte, pflegte seine berühmt schönen Locken, plauderte mit Hinz Manasse und Kunz Benjamin, leutselig gegen jedermann, wie es seine Art war, flanierte über den Fischmarkt und durch die Apothekerstraße. Klammer auf. Neueste Errungenschaft der Stadt. Es kamen jetzt Fische von der Küste her und man kaufte Salben bei besonderen Händlern, statt sie im Hause selbst zu bereiten. Klammer zu. Und ließ Gott, David, Amnon und wer sonst wollte, gute Männer sein. 24 Monate hindurch, während denen es Bathseba an spitzen Bemerkungen nicht fehlen ließ, natürlich nur, wenn sie sicher sein konnte, dass man sie alsbald der Maachas, Absaloms und Tamars Mutter hinterbrachte. Nach Ablauf der 2 Jahre aber zeigte sich, dass sie Absalom bitteres Unrecht getan hatte. Er lud Amnon zum Fest der Schafschur ein und erschlug dabei den ahnungslosen Bruder, der längst die ganze Geschichte vergessen hatte. Nicht gerade in ritterlichem Kampfe, sondern unter Bruch des Gastrechts. Den Trunkengemachten durchbohrten mehrere Diener von hinten. Dies war ein besonders feiner Zug, entnommen dem Grundgesetz und unbeugsamen Urrechtsgefühl der Hebräer, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Diener um Diener. Du hast meine Schwester durch deine Sklaven fortgejagt, ich tue ein Gleiches dir, meinem Bruder. So ertränkte Absalom die Schmach in Wein und Blut, so wurde er furchtbar grimmiger Rächer der beleidigten Bruderliebe und Mannesehre. Ein erhabenes Vorbild fürstlicher Gesinnung wurde er durch seine selbstlose Tat. Nebenbei Kronprinz. Vorläufig freilich im Exil. Zwar bewahrheitete sich das hocherfreuliche Gerücht nicht, dass er außer Amnon auch noch die anderen Söhne Davids, die er geladen hatte, Salomo war noch zu klein, umgebracht hatte. Er sank dadurch wieder in Bathsebas Achtung. Solche Halbheiten verstand sie nicht. Aber er zog es vor, schon wegen des einen Amnon, es war ja auch immerhin der Thronerbe, lieber nicht nach Jerusalem zurückzukommen, floh vielmehr zu seinem Großväterchen Talmais nach Geschur. Nun, es war immerhin etwas, damit hatte er sich ausgeschaltet und Salomos Mutter wieder einen Stein vor ihren Füßen fortgeräumt. 3 Jahre blieb er fern. Mit Gottes gnädigem Beistand schwanden inzwischen wieder einige Davids Söhne dahin, kleineres Gestrüpp, das im Wege stand. Absalom selbst zog Bathseba schon kaum mehr in Betracht. Mochte er doch Herrscher in Geschur werden, das war auch ganz hübsch. Zwar nur eine bessere Dorfschönheit, eine Art Oberscheichentum, aber das war ja seine Sache. Dass Davids Erbitterung gegen ihn lebendig blieb und Absalom durch seine Mutter Maachas dies erfuhr, war selbstverständlich. War Bathseba denn etwa eine Stümperin? Aber auch die Gegenpartei träumte nicht und es gelang ihr ein verblüffender Meisterzug. Sie gewann den angesehensten Mann für sich, dessen Namen in der kleinsten Hütte Israels mit Ehrfurcht und Bewunderung genannt wurde, den Generalfeldmarschall Joab. Seine strenge Rechtlichkeit war unbestechlich, seine hingebungsvolle Treue für den König erprobt in allen Lagen. Hatte er nicht einst Abner aus dem Weg geschafft gegen den scheinbaren Willen Davids, hatte er nicht Uriah vor Rabba sterben lassen und dann, als die Festung schon bis auf die Burg erobert war, den König herbeigerufen, damit der Ruhm des Sieges ihm zufalle? So stellte er sich stets hinter den Herrscher, so hielt er sein Schwert stets vor ihn. In ihm war die ehrliche Überzeugung der überirdischen Sendung Davids, der unverletzbaren Heiligkeit des Königsgedankens, allzeit lebendig. So hoch er stand, so groß sein Ansehen war, immer blieb er seines gnädigen Herrn getreuer Lehensmann. Mit Handkuss und Fußfall und Stirn in den Staub und den wohlverdienten Lohn seiner heldenhaften und ehrlichen Taten nahm er als Zeichen besonderer königlicher Gnade entgegen. Nach dem König der Kronprinz, auch der sein Gebieter in allem, soweit es nicht gegen den König selbst ging. Bei einem Mann von solch geradliniger, unbeirrbarer und ehrenhafter Gesinnung bedurfte es nicht vieler Mühen, um ihn für Absalom zu gewinnen. Mochte der Prinz auch durch einen Brudermord zur Thronfolge gelangt sein, das zu beurteilen oder gar zu verurteilen, war nicht Joabs Sache. Jedenfalls war Absalom jetzt der erbberechtigte älteste Sohn Davids. Es gab da Weiberwirtschaft und Kabalen. Man wollte den Verbannten um sein Recht betrügen, das geht nicht an. Man kann dem Herrscher nicht vorschreiben, was er tun soll, aber in aller schuldigen Ehrfurcht und Untertanendemut ihn, halten zu Gnaden, aufmerksam machen auf das, was sich um ihn spinnt und heimlich knotet, das kann man und man muss es, wenn man Joab ist. Das Wie bebrühten dann die Weiber, Schreiber, Gottestreiber. Ging's gut aus, hatten sie den Erfolg für sich, ging's schief, so war Joab Manns genug, um alle Verantwortung allein zu tragen. Sie erdachten und schoben eine knifflige Geschichte. Der Feldmarschall begriff nicht ganz, wozu die vielen Umstände. Geradezu mit dem König reden, das war doch das Einfachste. Aber er fügte sich. Es war richtig, der Einfluss von Bathseba war sehr groß, David alt, und auch in früheren Zeiten hatte er manche Joab unverständliche diplomatische Feinheit bevorzugt, wo der Kriegsmann den Tanz der Schwerter für viel praktischer befunden hätte. Also los. Jahwe, verdamm mich, irgendein altes, kluges und mutiges Frauenzimmer trieben sie auf aus dem fernen Theoka, damit ihr Erscheinen in Audienz Bathseba und ihren Späher nicht auffiel. Sie brachte durch einen lamentablen, erdichteten Rechtsstreit den König zu dem höchstrichterlichen Spruch, dass die Blutrache im Falle des Brudermordes nicht zulässig sein sollte, wenn der Täter nicht ohne Grund gehandelt hatte und der Erbsohn ist, bestimmt, den Namen des Geschlechts fortzupflanzen. Damit war auch der Fall Absalom entschieden. Und da David trotz aller Hecheleien unserer lieben Frau Bathseba die Zuneigung für ihn nicht verloren hatte, so war er ganz froh, verzieh die List und Täuschung, und Joab holte den Freigesprochenen von Geschur heim nach Jerusalem. Was er nicht wusste, war, dass er am gleichen Tage sein Leben verwirkt hatte. Die allerhöchste Macht im Staate verurteilte ihn ohne Erbarmen und langes Besinnen zum Tode. Man stellt sich einer Bathseba nicht ungestraft in den Weg. Das Schwert war über Joab, als hätte heimliche Feme ihn gezeichnet. Und es wird trotz aller Verdienste um König und Volk niederfallen auf ihn und ihn erschlagen zu seiner Zeit. Denn was wiegt höchstes Verdienst eines Mannes gegen die Rachegier einer beleidigten Frau? Der wackere Joab erfuhr bald genug, dass er besser getan hätte, aus dem Mahlstrom am königlichen Hofe sich fernzuhalten. Absalom war nun da, das hatte Bathseba nicht hindern können, aber damit gab sie ihre Absichten nicht auf. Der willensschwach gewordene David, der sonst keine ruhige Minute gehabt hätte, beschwichtigte ihren Zorn mit dem Versprechen, den Zurückgekehrten nicht sehen zu wollen. 2 Jahre weilte der Prinz in Jerusalem, aber doch in der Verbannung. Auf dem Zion durfte er sich nicht zeigen. Er raste über die Beschimpfung, alle Annäherungsversuche blieben vergeblich. Joab sollte helfen. Hatte er ihn aus Geschur geholt, so war es seine Aufgabe, ihn auch völlig mit David zu versöhnen. Aber Joab wollte nicht. Er hatte Ärger genug, begegnete überall feindseliger Stimmung, unfassbarer Gegnerschaft, kleinlichen Nadelstichen im Dienst. Laffen und Lümmel, deren Augen frech höhnten, ohne dass man dreinfahren konnte, da der Mund von widerlichem Schmeichel überfloß. Es war ein rechtes Dornengestrüpp für einen alten Haudegen. Auch wollte er gegen den ausgesprochenen Willen des Königs mit dem Kronprinzen nicht in Verkehr treten. Das schmeckte nach Fronde, und nichts war ihm so verhaßt. Absaloms hochfahrender Sinn hatte für die Schwierigkeiten des Generals gar kein Verständnis und Mitgefühl. Gehorchen sollte er, befahl nicht sein künftiger König, und er fand ein sehr drastisches Mittel, den Widerspenstigen zu sich zu zwingen. Er ließ sein bestes Gerstenfeld, dem seinen benachbart, anzünden. Das half. Joab trat an, man muß die Kinder nur mit der richtigen Rute züchtigen. Als er ihn erst einmal bei sich hatte, wusste der gewandte Prinz den ungelenken Heerführer, dem nie recht zu Bewusstsein kam, wie schmählich man sein Ansehen, seine Beliebtheit im Volke und den Ruhm seiner Schlachten als Mittel für alle möglichen Zwecke unsauberer Dynastenpolitik missbrauchte, bald zu überzeugen. Seine oberste Pflicht war es, den Zwiespalt zwischen Vater und Sohn zu beseitigen. Joab folgte. Das Wort Pflicht schlug alle Bedenken tot. Was schadet es, wenn das eigene Gerstenfeld im königlichen Dienst verbrennt? Dank vom Hause Isai? Wer rechnet damit? Wer rechnet darauf? Das Gefühl der Erkenntlichkeit gehört in die Niederung kleinbürgerlicher Gesinnung. Der König aber steht einsam auf dem Gipfel der Gottähnlichkeit. Seine Huld ist Gunst und Geschenk. Und sein Dank besteht darin, dass er von seinen Untertanen stets aufs neue Opfer entgegennimmt. Joab wagte es zum zweiten Male, und es gelang in einer von Bathseba schlecht bewachten Stunde abermals. Absalom war gleich zur Stelle, der lang entbehrte Anblick des Lieblingssohnes schmolz den künstlich aufrecht erhaltenen Zorn. David umarmte und küsste den Kronprinzen. Joab stand gerührt und im Bewusstsein einer guten Handlung dabei. Jetzt musste doch alle Welt zufrieden sein. Törichter Joab, ein Frauenfuß zerreibt einen Käfer im Sande. Absalom sah klarer als der wackere Vetter. Nun, er bei Hofe wieder ein- und ausging, nicht nur auf Haremsbotschaft angewiesen war, sondern mit eigenen Augen prüfen konnte, sich auch wieder Missvergnügte und Stellung erhoffende ihm zuwandten, erkannte er bald, dass trotz der Aussöhnung mit dem König seine Thronfolge gefährdet war. Und er beschloss, tatenlustig und klug wie er war, so rasch wie möglich zu handeln. In aller Stille traf er seine Vorbereitungen. Selbst seine guten Freunde und vertrauten Gefährten, längst erkauft von der Partei Nathan, Zadok, Bathseba, wussten nichts Gefahrdrohendes zu melden. Der Prinz nahm sein früheres Leben eines vornehmen Müßiggängers wieder auf. Tonangebend in der Mode war er stets gewesen. Jetzt trieb alle junge Männerwelt, seinem Beispiele folgend, geradezu einen Kult mit der eigenen Haartracht. Sie zu immer künstlerischen Gebilden zu ordnen, war wichtiger als Staatsgeschäfte. Der Ehrgeiz, bei dem alljährlich einmal stattfindenden Haarschnitt die längsten und schwersten Locken vorzuweisen, verzehrte die Gedanken der jungen Männer. Politik ist ein Wort fürs Naserümpfen, es riecht sauer und schal. Mochten sich die Greise um den Unsinn bekümmern. Die Jungmannschaft, die Lose, pflog zärtliche und anmutige Gespräche miteinander, bewegte sich in lässiger und gezierter Haltung in den Straßen, allenfalls schwang sie sich in der Abendkühle dazu auf, nach gemessenen Rhythmen sonderbare, steife Tanzschritte zu machen. Glück oder Unglück des Vaterlandes bekümmerte sie herzlich wenig. Ende von Abschnitt 26, gelesen von Alice Stein.